Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 3. Guten Morgen und nochmals guten Morgen. Warum? Weil wir möchten, dass du einen guten Morgen hast. Schau, Paulus sagt in Vers 11, nur dann wird es mir möglich sein, das vollständige Einssein mit ihm in seiner Auferstehung aus dem Reich des Todes zu erleben. Das ist eine sehr starke Aussage, denn Paulus sagt im Grunde, wenn ich seine Auferstehungskraft und alles, was er hat, erleben möchte, dann muss ich alles loslassen, was ich getan, erreicht und dessen ich mich gerühmt habe. Ich frage mich, wie viele Sachen uns im Weg stehen, Intimität mit Gott erleben zu können. Paulus erkannte das, deshalb sagt er, wenn mir irgendetwas in die Quere kommt, völlig eins mit Jesus zu werden, dann will ich das nicht mehr. Bist du so verzweifelt, dass du bereit bist, alles loszulassen, um wirklich Intimität mit ihm zu haben? Leute, wir müssen echt an diesen Punkt kommen. Auferstehungsleben kommt nur nach dem Tod. Und sterben müssen wir dem Gesetz. Denk darüber nach. Wir wollen immer das Auferstehungsleben, wollen aber nicht unserer Selbstgerechtigkeit sterben. Paulus sagt den Galatern in Kapitel 2, dass er dem Gesetz gestorben war, was bedeutete, absolut nichts, was ich tue, kann mich vor Gott gerecht machen. Ich bin dem gestorben. Und er sagt, nur dann kann ich das vollständige Einssein mit ihm erleben. Es ist interessant, dass die Bibel in 1. Korinther 6,17 sagt, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Schau, Paulus sagt, dass er völliges Einssein mit dem Herrn erleben möchte, aber die Bibel sagt uns, dass jeder Christ bereits eins mit dem Herrn ist. Freunde, lasst mich euch etwas sagen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du mit dem Herrn theologisch gesehen im Geist eins bist oder ob du in deinem Erleben mit dem Herrn eins bist. Was hilft es dir, mit dem Herrn eins zu sein, wenn du es nie erlebst? Um es zu erleben, musst du alles loslassen, womit du dich rühmst, abgesehen von Jesus. Schauen wir Vers 12 an. Dort steht, ich gebe zu, dass ich die absolute Fülle, nach der ich strebe, noch nicht erlangt habe. Das mag ich wirklich, denn das hält das Christenleben frisch. Egal, wie viel Intimität mit Jesus du schon erlebt hast, bis du in den Himmel kommst, wirst du nie die komplette Fülle erfahren haben. Das ist schön, denn es hält uns aktiv in unserer Beziehung mit Gott. Jetzt können wir genau das tun, was Paulus tat. Er sagt, ich gebe zu, dass ich die absolute Fülle, nach der ich strebe, noch nicht erlangt habe, aber ich laufe mit Leidenschaft in seinen Überfluss. Paulus strengte sich an, um nach dem Überfluss Jesu Christi zu streben. Damit ich das Ziel erreiche, zu dem Christus Jesus mich ergriffen hat, um mich zu seinem Eigentum zu machen. Warum hat Jesus Christus dich ergriffen? Damit ich den Dienst ausüben kann, zu dem Gott mich berufen hat. Nein, warum hat Jesus Christus dich ergriffen? Damit ich nicht in die Hölle komme, sondern in den Himmel. Nein, das wäre der Fall, wenn er dich nach deiner Errettung direkt in den Himmel geholt hätte. Nein, schau, Paulus sagt, er hat mich ergriffen, um mich zu seinem Eigentum zu machen. Dabei geht es wieder um Intimität. Darüber schrieb er den Kolossern in Kapitel 1, 15 bis 16. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Paulus verstand also, dass der Grund, warum Jesus ihn gepackt hatte, war, dass er ihm gehören würde, nicht damit er für Jesus arbeitet. Für Jesus zu arbeiten ist ein Resultat daraus, innig mit ihm zu leben. Es macht nicht mal Sinn zu versuchen, Gott zu dienen, ohne in Intimität mit ihm zu leben. Paulus verstand das, deshalb war er auf Intimität aus und nicht auf Dienst. Gestern sprach ich mit einer ganz wundervollen Person, die durch eine wirklich komplizierte Zeit geht, schmerzhaft, schwierig, deprimiert, nicht in einer guten Verfassung. Worüber sie am meisten sprach, war: Oh mein Gott, wo ist mein Dienst, mein Dienst, mein Dienst? Sie sagte mir, dass ihre Kinder Gott lieben, aber nicht mehr im Dienst involviert sind. Sie sagte, dass ihr das so traurig macht, dass sie jeden Tag zu Gott betet, damit er sie wieder in den Dienst zurückholt. Ich dachte, die drei Kinder haben wundervolle Familien, sind tolle Menschen und lieben Gott. Und das Einzige, was sie traurig macht, ist, dass sie nicht im sogenannten Dienst stehen. Hör zu, Paulus verstand, dass Jesus ihn ergriffen hatte, um in Intimität mit ihm zu leben, nicht damit er für ihn arbeitet. Wir dienen ihm, indem wir, wenn er uns etwas sagt, das tun. Wenn er uns nichts sagt, machen wir ihm nichts, aber leben immer noch in Intimität mit ihm. Denke immer daran, dass Jesus dich ergriffen hat, damit du ihm gehörst und nicht damit du für ihn arbeiten kannst. Wenn für dich das Sein nicht wichtiger ist als das Tun, dann hast du ein ernsthaftes Problem in deiner Intimität mit Jesus. Bis morgen.